Immer wieder, wenn ich diese Melodie höre, wandern meine Gedanken zurück zu jenem Abend, da mein Lebensweg den dieses jungen Mädchens kreuzte, dem ich später den Namen Lena gab. Während das Orchester in dem kleinen Café noch das Finale spielte, legte sie abrupt ihre Violine nieder, erhob sich und kam vom Podium herunter, um in einer verbeulten Blechschale zwischen den Tischreihen Geld für die Musik zu sammeln. Sie schritt mit großen Augen wie eine Schlafwandlerin. Diese Begegnung fand nicht irgendwo in den Tropen statt, sondern in einer Hafenstadt in Südfrankreich. Mein erster Roman war damals schon erschienen, wenn auch noch weitgehend unbeachtet geblieben. Ich fuhr nicht mehr zur See. Dennoch fühlte ich mich an diesem Tag in einer Hochstimmung wie Jan Maat auf Landgang. So legte ich dem Mädchen ein ganzes 5-Franc-Stück auf den Teller. Für einen Moment schien sie aus ihrer entrückten Fantasiewelt auf diese Erde zurückzukehren. Mit einer bezaubernden Stimme sagte sie: Merci, Monsieur. Nein, nicht mehr, nur Merci, Monsieur. Während sie im Umdrehen die Schale anhob, rutschte ihr Ärmel hinauf. Ich sah eine grässliche Kratznarbe auf ihrem Oberarm. Und mir fiel ein, dass ich ja soeben selbst mit eigenen Augen Zeuge gewesen war, wer sie ihr zugefügt hatte, nämlich eine ältere Frau oben auf dem Podium am Klavier, um sie auf Trab zu bringen, um die träumende Unschuld aufzuscheuchen. Denn wer wäre besser geeignet, Geld unter Matrosen zu sammeln, als so ein hübsches, junges Ding? Aber erst Jahre später konnte aus diesem winzigen Anlass der Anfang einer Geschichte werden, die auf der anderen Seite der Erde spielt, auf den verzauberten Inseln des indonesischen Archipels, wie Axel Heist diese Welt nannte. Die zweite Hauptfigur dieser Geschichte. Meiner wahren Geschichte. Wenn denn die Wahrheit einer Erzählung das ausmacht, was ich in ihr aus Erfahrungen, Erinnerungen, Fantasie und erlebten Bildern zusammensetzt. Sie oben auf dem Podium in den Arm gekniffen. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Ich bin überzeugt davon, entschuldigen Sie, wenn ich Sie so anspreche, dass dieses Weib... Mrs. San Giacomo, die Frau des Chefs unserer Band. Ja, dass sie auf die grausamste Weise gekniffen. Lassen Sie mich sehen. Und verletzt hat. Ich vergesse immer, dass ich runtergehen muss. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sie mich so behandelt. Aber was geht es Sie an? Was wollen Sie tun? Ich weiß nicht. Ich bin tief betroffen davon, dass ich gestehen muss. Ich weiß es nicht. Trotzdem, mein Fräulein, bitte, verfügen Sie über mich. Das hat mir noch niemand gesagt, über Sie verfügen. Wer sind Sie? Mein Name ist Heist. Ich logiere für einige Tage in diesem Haus, das ich genauso verabscheue wie vermutlich Sie. Aber Schombergs Hotel ist das einzige in Surabaya. Ich lebe sonst auf Samburan, 100 Meilen entfernt. Ich hörte die Musik in meinem Zimmer. Sie hat mich offen gestanden gestört. Da bin ich in den Saal gekommen. Und dann wurde ich Zeuge dieses Vorfalls. Sonst hat niemand darauf geachtet. Wollen wir uns nicht setzen? Mr. Schomberg erwartet sogar von uns Künstlerinnen, dass wir uns in den Pausen zu den Gästen setzen. Blauer Fuchs. Um den Umsatz an Getränken anzukurbeln. Wissen Sie, dass Sie immer lächeln? Nicht nur beim Reden? Eine schlechte Angewohnheit. Ist es Ihnen unangenehm? Nein. Es fiel mir nur auf. Ich bin noch nicht sehr vielen angenehmen Menschen in meinem Leben begegnet. Ich sag Ihnen, ich bin dem allen nicht gewachsen. Ich glaube, ich weiß nicht einmal, wie dieser Ort heißt. Axel heißt, den ich vielleicht als einen großen, schlanken Mann von Ende 30 mit einer intelligenten, unbedeckten Stirn und mit einem langen, rötlichen Schnurrbart zeichnen würde, hatte zu diesem Zeitpunkt genauso alle Brücken hinter sich abgebrochen wie das Mädchen Lena. Er war zuletzt Agent der Tropischen Steinkohlengesellschaft gewesen, abgekürzt TSG. Aber die war schlichtweg pleite gegangen, noch bevor sie auf der Insel Samburan die planmäßige Förderung und den Verkauf von Kohlen hatte aufnehmen können. Heist hatte die Lage fast aller in diesem Teil der Erde vorhandenen Kohleadern bestimmt und erforscht. Und da er eine recht überzeugende Art besaß, von dem unbedingt notwendigen Schritt vorwärts in die Zukunft und zugleich immer wieder von knallharten Fakten zu sprechen, um die es da angeblich ging, hatte es dieser Utopist, der er in Wahrheit war, vermocht, ein paar hundert Leute in Europa zur Gründung dieser Gesellschaft zu bewegen. Doch da er kein Geschäftsmann war, hatte er den Finanzbedarf unterschätzt. Die Förderung kam niemals richtig in Gang. Nur selten legte an dem langen Holzsteg ein Dampfer an, um Kohle zu laden. Schließlich liefen die chinesischen Arbeiter davon. Kein Schiff ließ sich mehr blicken. Heist saß allein auf der tropischen Insel, inmitten seiner Bilder, Bücher und Möbel, die er aus seiner Heimat Schweden hatte kommen lassen. Sein einziger Nachbar war ein Vulkan auf der Nachbarinsel, der ihm im Dunkel der Nacht gewissermaßen Gesellschaft leistete und seinen glutroten Schein bis zu den Sternen hochsteigen ließ. In Surabaya, wohin Heist auf einem malaiischen Segelschiff gereist war, vielleicht um neue, günstigere Nachrichten zu erfahren, nannte man ihn einen echten Gentleman, wie sie eigentlich längst ausgestorben sind, aber auch einen Träumer. Nur Schomberg, in dessen Hotel er logierte, wollte ihm übel. Ohne dass Heist das wusste, ja ohne dass überhaupt jemand ahnte, was dieser deutsche Hotelier mit dem Gehabe eines wilhelminischen Leutnants an Antipathien gegen diesen alten Schweden zusammengetragen haben mochte. Meine Herren, ich weiß wirklich nicht, warum dieser aufgeblasene Bursche ausgerechnet bei mir abgestiegen ist. Mein Haus mit seiner überall gelobten deutschen Gemütlichkeit, das ist ihm wohl nicht vornehm genug. Er hat sich das überall rumgesprochen. Man kennt sie doch im ganzen Archipel. Da hat man nun diese Konzerte arrangiert, meine Herren, um Ihnen, fern der Heimat, etwas von unserer europäischen Kultur zu bieten. Bedenken Sie doch bitte in Niederländisch-Indien die neuesten Melodien des Wiener Walzerkönigs. Klassisches wie Dichter und Bauer von Suppé. Was meinen Sie, was ich San Giacomo garantieren muss, damit er auf seiner orientalischen Tournee von Neuseeland nach Hongkong hier ein paar Wochen gastiert? Hm? Ja, nun raten Sie doch mal. Wer der Summe am nächsten kommt, dem gebe ich einen Whisky aus. Und, meine Herren, bevor Sie antworten, bedenken Sie bitte. 18 Künstlerinnen, die ihr auserlesenes Repertoire vor den verschiedensten Exzellenzen der Kolonien, sogar vor seiner Hoheit, dem Sultan von Makassar, gespielt haben. Ja? Jawohl, 100 Gulden die Woche. Und meinen Sie, dieser Gentleman mit seinem ironischen Grinsen habe auch nur einmal geruht, sich ein Stück anzuhören? Heute hat er sich gerade herbeigelassen, in der Pause aufzukreuzen. Also da muss man ja denken, er mit seinem Schwindelunternehmen. Bitte, bitte, bitte, bitte sagen Sie es ruhig weiter. Das ist meine Meinung über den Bankrott der TSG. Wo man hinter vorgehaltener Hand ja schon flüstert. Wo ist denn sein Teilhaber, Morrison, abgeblieben? Ne? Also ich sage Ihnen, der ist so pleite, dass er nicht mal die 50 Cent Eintritt ausgeben kann, um ein bisschen anständige Musik zu hören. Meine Herren, wissen Sie, was er stattdessen über mein Orchester sagt? Das Gewimmel von weißen Mullkleidern, kirschroten Schärpen und faltigen nackten Armen auf dem Podium, das erinnert ihn an eine Versammlung sitzengelassener ältlicher Bräute. Das ist doch penetrant. Und so ein Herr will angeblich selbst ein Pianoforte besitzen auf seiner verzauberten Insel. Ich sage Ihnen, das ist doch alles Bluff. Hochstapeleien, fauler Zauber. Also am liebsten würde ich ihm zurufen, suchen Sie sich doch eine andere Unterkunft, wenn Ihnen meine nicht fein genug ist. Nur kann man ja einen Weißen hier unten in den Tropen leider nicht so behandeln, wie man gerne... Ach ja, wenn ich bitten darf, meine Herrschaften, es geht weiter im Programm. Ganz gewiss war es ein Irrtum von Schomberg, wenn er glaubte, Heist habe seine Meinung über die Konzerte geändert, nur weil dieser es von nun an jeden Abend einzurichten begann, dass er jeweils vor den Pausen an einer Säule im Eingang lehnte, sodass ihn Lena sehen konnte, wenn sie das Podium verließ. Beide pflegten sich dann im Foyer an einen Tisch zu setzen, wobei Heist eine Limonade für das Mädchen und für sich ein Glas Portwein bestellte. Ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen. Wenn man Sie schlecht behandelt, könnten Sie zu Ihrem Konsul gehen. Konsul? Wer ist denn das? Sie sind doch Engländerin. In Surabaya ist ein englischer Konsul. Das ist der Vertreter der englischen Regierung. Dem müssen Sie Ihren Pass zeigen. Den hat Mrs. San Giacomo. Sie hat auch unser Geld. Aber bei den Abrechnungen läuft es immer darauf hinaus, dass die Unkosten unseren Lohn aufheben. Der Konsul ist dazu da, dass er in Notfällen für seine Staatsangehörigen sorgt. Und wie sorgt er? Indem er sie beispielsweise nach Hause zurückschickt. Mit dem nächsten Postdampfer. Und was soll ich anfangen, wenn ich dort bin? Darauf weiß ich auch keine Antwort. Tun Sie etwas. Sie sind ein Gentleman. Sie haben mich zuerst angeredet, nicht ich Sie. Irgendwas müssen Sie tun. Es ist mir gleich was. Mir selbst wurde Axel Heist zunächst wegen seiner Lebensphilosophie sympathisch. Ich meine, der aus Fleisch und Blut, der hinter jenem etwas mysteriösen, undurchsichtigen schwedischen Baron meiner Geschichte steht. Beispielsweise war sein Vater, der ihn entscheidend beeinflusst hat, ein nicht unbekannter Autor, Max Stirner nahestehend. Im Übrigen, wenn die Erscheinung eines Menschen und seine Umgebung krass auseinanderfallen, wird man sogar sein Lächeln für Zynismus, für Ausdruck der Arroganz halten, was vielleicht die anfängliche Reaktion von Schomberg erklären mag. Ich lasse mich vom Zufall durchs Leben treiben. Wenn ich den, der diesen Satz sprach, später scheinbar aus den Augen verlor, so geschah es um ihn umso unausweichlicher in dieses Abenteuer, in dieses Spiel des Zufalls treiben und darauf mit solchen Maximen reagieren lassen zu können. Was meinten Sie eigentlich, als Sie neulich sagten, verfügen Sie über mich? Ich bin nicht blind. Ich sehe, wie hart die Bedingungen, wie unerquicklich solche Tourneen sind. Zumal, wenn Sie von solchen Typen geleitet werden wie von Ihrem Italiener. San Giacomo, Italiener. Der ist deutsch. Der färbt sich bloß Haar und Bart schwarz, des Berufes wegen. Was mit Musik zu tun haben soll, muss italienisch wirken. Ich bin nicht reich genug, um sie loszukaufen, aber ich kann sie schließlich entführen. Psst. Man beobachtet uns. Schomberg. Kein Wunder, Sie sind die Jüngste und die Schönste. Falls Sie meinen, lieber gehen zu sollen, können wir uns später treffen. Vielleicht draußen. Dann ist es nicht mehr so heiß. Versuchen Sie beim Fortgehen zu lächeln. Als sei nichts geschehen. Ist etwas geschehen? Sie gehorchte unerwartet schnell und genau. Und da sie ausgezeichnete weiße Zähne hatte, wirkte das befohlene Lächeln freudig, ja leuchtend, wie es Heist vorkam. Er war verblüfft und dachte, kein Wunder, dass es den Frauen oft so gründlich gelingt, die Männer zu täuschen. Diese Fähigkeit ist ihnen offenbar angeboren. So entging ihm, dass der Hotelwirt etwas später Lena abpasste und in eine dunkle Ecke seitlich vom Konzertsaal drängte. Es war übrigens nicht das erste Mal. Und Lena wusste, warum Schomberg sie beobachtete. Ich habe den ganzen Tag auf diese Gelegenheit gewartet. Aber jetzt haben sie mein Zeichen empfangen, Lena. Schomberg dachte wirklich zunächst, es sei nur gut, wenn dieser Schwede sich in den Pausen um das Mädchen kümmere. Denn dieser blöde Kerl würde ja die anderen Männer von ihr fernhalten. Keinen Augenblick zweifelte er an seiner eigenen Anziehungskraft und noch weniger daran, dass er das Mädchen für sich gewinnen würde. Was ihn dazu gebracht hatte, mit San Giacomo einen Vertrag abzuschließen, der großzügiger bemessen war, als es seine Geschäftsinteressen sonst gestattet haben würden. Hören Sie zu, Lena. Sie sind fremd in diesem Land. Sie sind jung und unerfahren. Sie können nichts Besseres tun, als Ihr Vertrauen einem Mann zu schenken, der in der Blüte seiner Jahre steht, der begütert ist und der nichts anderes im Sinn hat, als ein neues Leben zu beginnen, mit Ihnen. Ja, ja, aber bitte, lassen Sie mich gehen. Wollen Sie wissen, wie alt ich bin? Ich bin rückhaltlos ehrlich. Gerade 45. Sie verwirren mich, obwohl... Ich liebe Sie. Obwohl es mich natürlich ehrt. Und Sie müssen an Ihre Frau denken. Der Teufel soll die Alte holen. Ich habe mir nie was aus ihr gemacht. Das Klima bekommt ihr nicht. Dauernd meckert sie rum. Um Gottes Willen, wenn sie etwas merkt. Ach was, die hockt auf wie ein Ölgötze Tag und Nacht an der Zahlkasse. Hör mal. Nächsten Monat kommt das Postschiff nach Europa. Ich werde ihr ein Billett besorgen. Zur Kur werde ich ihr erzählen. Dann verkaufe ich diesen Kasten. Und wir hauen ab aus diesem Land, wo es nur Nigger, Malaien und Schweden gibt. Sag was. Ich weiß nicht. Sie wich vor ihm zurück und presste sich ratlos an die Wand. In ihrer Hilflosigkeit lächelte sie. Vielleicht öffnete sich auch nur der Mund ein wenig. Ihre Lippen gaben die Kette ihrer Zähne frei. Und Schomberg missdeutete das einfach als Zeichen ihrer Unterwerfung, als Indiz der unwiderstehlichen Kraft seines Willens und als Anerkennung seiner persönlichen Reize. Unbegreiflich. Jedes Alter hat seine eigenen Illusionen, damit die Menschen nicht zu früh auf das Leben verzichten. Erst mehr als eine Stunde nach Ende des Konzerts wagte Lena sich über die Veranda in den Garten, in den schwarzen Schatten der Bäume, wo Heist schon lange auf- und abgegangen war, in seinem weißen Tropenanzug, wie ein nachdenkliches Gespenst. Sie zittern hier. Nun beruhigen Sie sich. Es wird schon alles gut gehen. Ach, ich fühlte es schon bei unserer ersten Begegnung, dass alles besser werden würde. Natürlich konnte ich nicht gleich wissen, ob es ihr ernst war, als sie sagten, verfügen Sie über mich. Ein komischer Ausdruck. Sie meinten es doch wirklich. Oder war es ein Scherz? Ich versichere Ihnen, ich bin mein ganzes Leben lang ein ernsthafter Mensch. Ja, ja, ich glaube Ihnen. Es liegt in Ihrer Art, so zu reden, als ob die Leute Sie amüsierten. Und Sie sind klug. Sie haben gleich begriffen, dass etwas bei mir nicht stimmte. Sahen Sie es meinem Gesicht an? Ich habe kein schlechtes Gesicht, oder? Sie werden es nie bereuen. Was soll ich bereuen? Na, wenn Sie mich entführen. Gar so hässlich kann ich nicht sein, sonst... Ich sage es Ihnen offen, dass ich schon früher von den Männern gequält und verfolgt worden bin. Ja, sogar heute Abend. Heute Abend? Ist das meine Schuld? Kann ich dafür? Ich sehe die Männer niemals an, das schwöre ich. Habe ich Sie angesehen? Sagen Sie es. Sie sind zu mir gekommen. Wer hat Sie heute Abend verfolgt? Sie wissen schon, wen ich meine. Jawohl. Vorhin dieser Deutsche mit seinem Leutnantsbärtchen. Aber ich bin ihm ausgeschlüpft. Sie verschwenden doch keinen Gedanken an ihn, oder? Jetzt, wo ich weiß, dass Sie sich etwas aus mir machen, könnte ich ihm offen die Stirn bieten. Ein Mädchen weiß ich immer zu helfen. Glauben Sie es mir. Es gibt kein Wesen, das so einsam ist wie ein Mädchen, das niemanden hat. Als ich meinen Vater in seinem Heim zurückließ, besaß ich gerade 7 Schilling für meine Rückfahrkarte nach London. Ich lief zum Bahnhof. Ich bestieg den Zug. Ich habe meine Mutter früh verloren. Mein Vater war Musiker. Er spielte in den kleinen Theatern. Mutter ist uns davongelaufen, als ich noch ganz klein war. Und mein Vater? Oh ja, bitte. Erzählen Sie. Er war ein philosophischer Schriftsteller. Wenn Sie verstehen, was das ist. Unzufrieden mit seinem Land. Ärgerlich auf die ganze Welt. Ja, das verstehe ich. Seine Lebenstheorien instinktiv ablehnte. Ihm verdanke ich ein tiefes Misstrauen vor dem Leben. Ein skeptisches Nachdenken. Ich mir habe sagen lassen, diese scheinbar höfliche Unnahbarkeit, jenes zersetzende, ironische Lächeln, wie es Leuten wie Schomberg vorkommt. Es hilft Ihnen, sich gegen die böse Welt zu schützen. Ich bin ein Heimatloser, aus Überzeugung. Und das spüren die Menschen, wenn sie mich einen komischen Kauz nennen. So sieht es aus. Verlassen Sie mich jetzt nicht. Wenn Sie immer allein waren, wenn Sie vielleicht nicht einmal einen Hund gehabt haben, ich werde Ihnen nie im Wege sein. Was meinten Sie denn sonst, als Sie mich gestern so aufmerksam angesehen haben? Als Sie meinem Gesicht so nahe kamen, dass ich dachte, Sie wollten mich küssen. Wirklich? Ja. Den Eindruck hatten Sie? Haben Sie das schon vergessen? Was erwarten Sie denn von mir? Ich weiß, was für ein Mädchen ich bin. Ich bin erst 20, aber ich weiß auch, dass die Männer mich nicht verachten. Das müssten Sie eigentlich wissen, wenn Sie so sind wie die anderen. Ach, verzeihen Sie. Sie sind ja eben nicht wie all die anderen. Machen Sie sich denn etwas aus mir? Oder nicht? Gewiss. Ja, doch. Ich weiß natürlich nicht, worüber Sie sich mit mir unterhalten können. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Mit meinem Vater habe ich mich immer gut unterhalten. Ich verstehe schon, einem Mann treu beizustehen. Meinem Vater habe ich beigestanden, seitdem ich denken kann. Er lehrte mich die Geige. Auch Klavier. Manchmal betrank er sich. Aber ohne richtige Freude. Um Mutter zu vergessen. Dann hat er allein geredet. Ich habe gelernt, zuzuhören. Später, nach seinem Schlaganfall, war es mehr ich, die Unterhaltung geführt hat. Er hat meist nur genickt und... Ich langweile Sie, nicht wahr? Ihre Stimme allein genügt mir. Ich bin in Sie verliebt, egal was Sie sagt. Also bin ich nicht mehr allein? Nein. Ich brauche nicht mehr so dumme Gedanken zu wälzen wie neulich, dass ich bei der nächsten Gelegenheit ins Wasser gehe oder so. Bestimmt nicht. Sind Sie zu schüchtern, mir einen Kuss zu geben? Ja. Und nein. Sie wollen mein Selbstvertrauen stärken. Deswegen lassen Sie es mich sagen. Jetzt müssen Sie mir eine Frage beantworten. Warum sagten Sie mir am Abend in der Hotelhalle, dass ich lächeln sollte? Du fühltest dich beobachtet. Von Schomberg. Nicht nur in einem solchen Fall ist Lächeln die beste Maske. Auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Du machtest es so gut, so bereitwillig. Es war das erste Mal seit langem, dass mir nach Lächeln zumute war. Es war bezaubernd. Ja, es drang mir direkt ins Innerste meines Herzens. Damit hast du mich besiegt. Benedetto! Aufhören! Ruhe da! Aufhören! Schomberg! Wo ist der Hund? Wo ist Schomberg? Wo ist der Hund? Schomberg! San Giacomo war am übernächsten Vormittag der Erste, der das Verschwinden Lenas bemerkte. Das heißt, vielleicht damit zu tun haben könnte, ja, dass er selbst fehlte, dämmerte Schomberg, als seine Frau ihm während des Geschreis an die Kasse winkte und wortlos mit dem Ausdruck höchster Genugtuung die schon am Vorabend bezahlte Rechnung des Schweden hochhielt. Also du hast es gewusst, du Schlampe, du nichtswürdiges Luger, du! Schomberg, lassen Sie Ihre Frau in Ruhe! Dafür sind Sie verantwortlich, Sie allein! Wie bitte? Sie haben meinen Klangkörper amputiert. Sie haben darauf bestanden, dass ich meine Mädels unter die Zuschauer mische. Ich habe Ihnen Ausnahmebedingungen eingeräumt. Ausnahmebedingungen. Einzig und allein im Interesse meiner Gäste. Aber das war ein Fehler von mir, einen Dilettanten wie Sie derart zu überbezahlen. Überbezahlt? Mich? Ihr Repertoire, Ihre ganze Art, Ihre Musik, das ist doch alles zweitklassig. Meine erste Geige ist mit einem Ihrer Gäste durchgebrannt und... Und Sie wagen es, meine Kunst als zweitklassig zu bezeichnen? Sie, ignorant! Sie künstlerischer Hochstapler! Nehmen Sie das zurück. Auf der Stelle. Oder... Oder was? Ich fordere Sie auf Pistolen. Sie mich fordern? Ich bin preußischer Reserveoffizier. Sie sind ja überhaupt nicht satisfaktionsfähig, Sie. Sie Zupfgeigenhansel. Das Vertragsverhältnis mit Ihnen fristlos gekündigt. Verlassen Sie augenblicklich mein Haus! Der Schomberg von früher, der in seiner Zeit in Bangkok eine weithin berühmte Table d'Hôte zu organisieren verstand, dessen Talent darin lag, als Weißer für das Wohl der Weißen zu sorgen und nebenbei ein bisschen Klatsch weiter zu verbreiten, der sich vor allem dem Alkohol gegenüber Disziplin aufzuerlegen wusste, dieser Mann begann auf einmal zu trinken. In der Folgezeit ergab es sich, dass die Bar täglich früher geöffnet wurde. Und es fanden sich immer Müßiggänger, um Schombergs weinerlichen Tiraden zuzuhören. Man könnte doch denken, es sei nichts Schlimmes, wenn man den Künstlerinnen ein Glas Limonade oder irgendwas anderes anbietet. Als zivilisierter Mensch sollte man ja davon ausgehen dürfen, dass gewisse Spielregeln eingehalten werden. Das wäre normal, ja. Aber dass sich der Lump an das junge Ding ranmachen würde. Dabei beobachte ich diesen Schweden schon seit Jahren. So ähnlich wird er sich auch an die Geldgeber der TSG herangemacht haben, bevor er sie mit seinem betrügerischen Bankrott um ihr Vermögen brachte. Und was das spurlose Verschwinden seines Partners Morrison betrifft, der muss man doch fragen. Cui bono? Glauben Sie nur nicht, meine Herren, dass ich deswegen sauer bin, weil mir dieser Schwede das Mädchen vor der Nase weggeschnappt hätte. Ja, ich bin schließlich ein verheirateter Mann. Gewiss, ich hab Sie in allen Ehren, wohlgemerkt, in allen Ehren ein bisschen hofiert. Aber wer hätte das gedacht? Wenn ich mir genau überlege, der hat sie vergiftet. Der hat sie mit irgendwelchen Zaubertränken aus seinem Urwald verhext. Lachen Sie nicht, meine Herren. Da fällt es einem auch in einem anderen Fall wie Schuppen von den Augen. Morrison. Der Morrison? Der von der Insel? Wenn man sich vorstellt, was er jetzt mit ihr macht, auf seiner Insel. Dieser Teufel, mit diesem armen, unschuldigen Wesen. Aber ich werde es ihm heimzahlen. Schomberg wird es ihm heimzahlen. Das war ein heimtückischer Angriff auf die Ehre meines Hauses. Haben Sie das verstanden? So weitermacht, schnappt er eines Tages über. Besser, wir gehen. Dieses Geschleime hält ja kein Mensch aus. Jeder hat schließlich so seine Probleme. Wo wollt ihr denn hin, meine Herren? Lassen Sie mich doch jetzt nicht allein. Die Bar bleibt noch geöffnet. Nichts auf dieser Welt ist von Dauer. Zumindest ändert es sein Aussehen im Lauf der Zeit. Schombergs Unfähigkeit, von irgendetwas anderem zu reden als von der Schlechtigkeit Heists, von seinen Intrigen, Verbrechen, von seiner Gefährlichkeit, nutzte sich nach ein paar Wochen ab. Niemand hörte ihm mehr zu. So verstummte er. Ja, er trank auch wieder weniger. Doch seine angestaute Wut gärte auf gefährliche Weise weiter. Dann eines Tages brachte der Postdampfer von Celebes neue Gäste. Wie üblich musterte Schomberg zunächst deren Gepäck. Mehrere kleine Pakete, aber auch vertrauenserweckend große, vom Alter gegerbte Lederkoffer. Er spürte, wie sich ein paar dunkle, starre Augen auf ihn richteten. Mr. Schomberg, nicht wahr? Jawohl, zu Diensten, Sir. Das ist Ricardo, mein Sekretär. Für ihn ein Zimmer direkt nebenan. Jawohl, Mr. Jones. Das können wir leicht arrangieren. Darf man fragen, woher die Herren kommen? Und wohin die Reise weitergeht? Immer nach Westen. Sagen wir, der Sonne nach, der Wärme. Ich verstehe. Unabhängige Gentlemen. Sie kannten meinen Namen. Darf man fragen, wo Sie von mir gehört haben? Manila. Von einem Mann, mit dem wir ein Spielchen machten im Hotel Castillo. Ach, ich habe keine Freunde in Manila. Er war auch nicht Ihr Freund. Er sagte, Sie hätten ihn verleumdet. In Bangkok. Dort hatten Sie doch seinerzeit eine Table d'hôte. Ja, ja, gewiss. Eben deswegen bin ich hier. Das passt mir gut. Sie haben abends viele Gäste? 20, 30 Gedecke. Es könnten mehr sein, wenn die Leute nur einsehen würden, was gut für sie ist. Hoffentlich keine Frauen in Ihrem Hotel. Was meinen Sie damit? Was für Frauen? Da ist natürlich Frau Schomberg. Ja, wenn sie sich nicht blicken lässt, soll es gut sein. Ich kann Frauen nicht ausstehen. Da wird mir speiübel. Ihr Zimmer, Sir. Ja, danke. Ist noch was? Verzeihung, welchen Namen darf ich in meine Bücher eintragen? Mein Name, sagen wir einfach Mr. Jones. Ja, schreiben Sie das. Und Tourist, komme aus Kolumbien und der andere... Ricardo, Privatsekretär, Staatsangehörigkeit britisch. Alle Rechnungen an mich, Mr. Schomberg, aber Sie legen es aus. Schomberg konnte nach 3 Wochen beim besten Willen nicht mehr den bohrenden Verdacht verdrängen, dass es sich bei seinen Gästen um Verbrecher handelte. Es war ihnen gelungen, seine Table d'hôte als Köder für ihre Glücksspiele zu missbrauchen. Nach langem Zögern brachte der Hotelier seine Frau dazu, das Gepäck dieser Leute zu untersuchen, während sie in der Bar saßen. Nach einer Stunde entsetzlicher Angst kehrte sie mit der Nachricht zurück, dass sie in einem Koffer mehrere Messer und Revolver gesehen hatte. Und sie schloss zitternd und völlig verängstigt ihren Bericht mit der Aufforderung: »Du musst etwas tun, Wilhelm.« Schomberg wartete geduldig am Abend, bis die letzten Gäste gegangen waren. Dann fasste er sich ein Herz. »Heiße Nacht, meine Herren. Sie nehmen wohl noch einen Drink mit mir, bevor Sie sich zurückziehen?« »Cheers, Gentlemen.« »Cheers.« »Mr. Jones hat sich entschlossen, Ihnen auf 4 weitere Wochen die Ehre seiner Anwesenheit zu geben.« »Das meinen Sie nicht im Ernst?« »Wieso nicht? Ein Hotelier müsste entzückt sein, wenn seine Gäste so lang wie möglich bleiben.« »Vielleicht hat er Angst vor uns, Mr. Jones.« »Angst? Oh, nee.« »Ich möchte keinen Skandal in meinem Haus.« Wollen Sie versuchen, uns hinauszuwerfen? Wenn er sich's in den Kopf setzt, könnte es ihm sogar gelingen. Ja, aber nicht ohne sich selbst weh zu tun. Ja, sehr weh. Das könnten wir ihm versprechen, nicht wahr, Ricardo? Natürlich, Sir. Wir könnten aber auch sein hübsches Hotel einfach abbrennen lassen. Das ist keine schlechte Idee. Eine winzige Schachtel Streichhölzer würde schon genügen. Aber meine Herren, das sind ja ganz wilde Reden. Und Sie hatten bisher nur mit zahmen Leuten zu tun. Sind wir aber nicht. Einmal in Venezuela, da haben wir eine ganze Stadt 2 Tage lang in Schach gehalten. Die Leute waren auch nicht nett zu uns gewesen. Fragen Sie Ricardo. Ja, das ist vielleicht eine zu lange Geschichte, Chef. Gewiss, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Warum wollen Sie wegen ein paar lumpiger Gulden, die Sie hier abends gewinnen können, so viel Ärger machen? Das lohnt doch alles nicht. Ja, so schlecht geht Ihr Hotel nicht. Und Sie selbst sind zahm. Ich meine ungefährlich, ein harmloser Spießer. Meine Frau... Täuschen Sie sich nicht. Ich bin verzweifelt. Was mit meiner Frau geschieht, ist mir völlig wurscht, zum Teufel. Und dasselbe gilt für mich selbst. Na bestens. Dann geben Sie uns den Schlüssel Ihrer Bude. Er nennt sie seinen Konzertsaal, Chef. Damit wir dort in aller Ruhe unsere kleine Nachtmusik aufspielen können. Nachts ist es ohnehin ein bisschen kühler. Nur eine bescheidene Bank. Ich hatte ganz harmlos. Ich habe den Eindruck, Ihre Gäste sehen sich nach etwas Abwechslung. Bedenken Sie, was die Leute trinken würden. Nicht den Konzertsaal, Mr. Jones. Der Ort ist für mich mit den traurigsten Erinnerungen Kapieren verbunden. Kapieren Sie immer noch nicht, dass Mr. Jones Ihnen übel nehmen würde, wenn Sie nicht die Schlüssel herausrücken? Lass ihn, Ricardo. Vielleicht möchte er erst noch etwas von seinem Kummer ausschleimen. In dem Konzertsaal gastierte eine Orchestertruppe. 18 Damen. Frauen? Wären Sie nicht unappetitlich. Da war ein junges Mädchen darunter. Von wegen, mich für zahm halten, für harmlos. Für die hätte ich alles in Stücke geschlagen. Nun halten Sie mal die Klappe. Ich bin in der Blüte meiner Jahre, aber sie wurde verhext. Ein Vagabund, ein falscher, verlogener, betrügerischer Lump. Ich glaube nicht, dass der Chef noch mehr von Ihren idiotischen Weibergeschichten zu hören wird. Und wahrscheinlich ein Mörder, wenn Sie schon von der Affäre Morrison gehört haben. Seitdem führe ich ein Höllenleben. Ach, zum Henker. Nehmen Sie den Konzertsaal und machen Sie dort, was Sie wollen. Wir werden aufpassen, dass die Polizei nichts merkt und dass Sie aus dem Spiel bleiben. Und jetzt den Schlüssel, Schomberg. Wie an jedem anderen Morgen, seitdem Heist mit Lena nach Samburan zurückgekehrt war, trat er als erstes auf die Veranda des hochgelegenen Bungalows und schaute übers Meer, auf den Vulkan gegenüber und dann auf den Höhenrücken im Osten, der zunächst noch die Sonne verbarg. Heist lebte übrigens keineswegs ganz allein auf seiner Insel. Hinter einem Berg auf der Ostseite befanden sich 2 eingeborenen Dörfer. Bei Heist selbst war immer noch ein chinesischer Diener, Wang, Koch, Gärtner und Handwerker in einem. Ein stiller, unauffälliger Mann. Wenn man hier oben steht, als sei man ganz allein auf der Welt. Doch es ist ein ziemlich bekannter Punkt auf unserem Globus. Trotzdem, als wäre die Welt untergegangen. Wie nach der Sintflut. Ängstlich? Nein, nur wenn ich allein übrig geblieben wäre. Ich meine natürlich wir, wenn ich sage ich. Würde es dir leid tun? Ja, um die glücklichen Menschen. Müsste man nicht gerade die beneiden? Vielleicht. Denn es dauerte 40 Tage, bis alles vorbei war. Du scheinst dich genau auszukennen. Ich ging regelmäßig zur Sonntagsschule im Norden Londons. Regnet es hier niemals? In der Regenzeit, fast jeden Tag. Es gibt auch Gewitter. Einmal hatten wir sogar einen Schlammschauer. Schlammschauer? Ja, unser Nachbar da drüben, der Vulkan. Da gurgelt sich manchmal die feurige Kehle. Aber die meiste Zeit ist er ein gutmütiger, fauler Bursche. Ich erinnere mich. Ich habe schon mal so einen rauchenden Berg gesehen. Kurz nachdem wir England verlassen hatten. Vielleicht den Vesuv? So hieß er. Ich war damals sehr krank. Ich lag in der Kabine des Schiffes. Ich hatte jedes Gefühl für Zeit verloren. Ich war verzweifelt und stumpf. Wie vor ein paar Wochen, als mir dieser Mann nachstellte. Es machte mich so unglücklich. So verstört. Oh, wie ich ihn gehasst habe. Nie vorher habe ich einen Mann so gehasst. Vergiss ihn. So wie er sicherlich auch uns längst vergessen hat. Doch wie Lenas Hass sie Schomberg nicht vergessen ließ, so war auch dessen unglückselige Begierde nach dem Mädchen nicht zu unterdrücken. Neuerdings hatte er sich angewöhnt, Ricardo nachts etwas vorzujammern, wenn dieser mit einem Glas Limonade in der Hand stundenlang vor sich hin zu brüten pflegte. Dabei murmelte der dauernd vor sich hin, was Schomberg für Antworten halten mochte. War wohl schlapp das Geschäft heute, wie? Diese ganze verdammte Stadt ist schlapp. Ich habe noch nie so eine schlappe Gesellschaft am Spieltisch gesehen. Das sind Holländer, die gehen um 11 ins Bett. Die werden nie richtig heiß. Ob sie am Gewinn sind oder am Verlieren, elende, kalte Gurken. Aber wenn hier nur das Geringste vorfiele, würden die sie mit der gleichen Kälte einsperren lassen. Sie und ihren feinen Gentlemen. Ja, wenn ich am Spielen bin, ich würde sogar meine Seele setzen. Was soll das heißen, einsperren lassen? Was würde dann wohl mit Ihnen passieren? Sie blieben völlig ungeschoren? Spucken Sie nicht immer so große Töne von Ihren Reisen um die Welt, von all den Wundertaten, die Sie vollbringen, wie Sie das Glück packen werden. Und halten sich bei diesem Kleckerkram im Hinterzimmer eines Hotels auf. Sie haben recht, es lohnt sich nicht. Mir passt es ja auch nicht mehr. Hören Sie, ich brauche endlich Ihre Zimmer. Haben Sie Angst um Ihre Miete? Jedenfalls kriegen Sie das Geld hier am Spieltisch nie und nimmer zusammen. Da könnten Sie richtig liegen. Ich war verrückt, als ich mich mit Ihnen eingelassen habe. Das muss ein Ende haben. Wenn ich mir vorstelle, dass Schomberg zur Polizei geht... Ja? Was dann? Würde ich sein fettes Genick brechen. Kopf mit einem Ruck nach hinten, knack, flacher Schlag unter das Kinn. Hab's mal an einem Baum von einem Nigger demonstriert. Der kam der Nase des Chefs mit seinem Rasiermesser zu nahe. Knack! Und klappte zusammen wie ein nasser Sack. Wollen Sie mir Angst machen? Wieso Angst? Das ist ein Hinweis. Übrigens wollten Sie mir Süßigkeiten servieren. Schokolade mit Schlagsahne oder sowas, Herr Schomberg. Ich bin vernascht wie eine Katze. Aber was gibt's bei Ihnen? Obst. Morgens, mittags, abends Obst. Bin ich eine Wespe? Ich wüsste schon, wo was zu holen wäre. Viel Geld. Bei Ihrem Schweden. Die Sache mit dem Mädchen hat Ihnen komplett die Grütze verdorben. Wo Weiber im Spiel sind, davon lässt der Chef die Finger. Auch wenn es nur eins ist. Manchmal kann es viel schwieriger sein, mit einer Frau fertig zu werden, als mit zwei oder 200. Der Chef hat nun mal heillose Angst vor Frauen. Der hat seine Beute auf die Seite gebracht, wie er denkt. Das, was er den Aktionären der TSG abgegaunert hat. Und Morrison, der musste dafür sogar mit seinem Leben bezahlen. Ist alles auf seiner Insel. Da fühlt er sich verdammt sicher. Das soll ich glauben. Erkundigen Sie sich doch. Der ist Millionär und so eine Art Geologe. Der hat sich jahrelang auf den Inseln rumgetrieben, angeblich nach Kohlen gesucht. In Wirklichkeit nach Gold. Und warum geht er damit nicht nach Europa, wo er was mit seinen Schätzen anfangen kann? Hockt stattdessen hier rum, das passt doch nicht zusammen. Vielleicht wartet ein Haftbefehl auf ihn. Aber wenn Sie lieber wollen, Flitterwochen. Ich wünschte, Sie hätten mir die Wahrheit verschwiegen, dass eine Frau in die Sache verwickelt ist. Wie sieht sie denn aus? Hübsch? Wäre die Puppe was für mich? Ich nehme da nämlich einen anderen Standpunkt ein als der Chef. Natürlich darf ich das nicht laut sagen. Mr. Jones müsste sie einfach ignorieren. Die Tresore befinden sich im Verwaltungsgebäude der Mine. Und was kann dieser Schwede schon tun gegen Männer? wie sie. Glaub's ihnen, ja, sie geiler alter Bock. Aber daraus kann nichts werden. Hören Sie, Ricardo, das ist doch hirnrissig, wegen seiner blöden kleinen Abneigung. Maßen Sie sich kein Urteil über ihn an, verstanden? Schade. Sie hätten nur hinzufahren brauchen, um sich ein paar Nuggets von 3000 Pfund oder was weiß ich, das Doppelte, das Dreifache abzuholen, ohne die geringste Schwierigkeit. Der Unterrock ist die Schwierigkeit. Schomberg, ich will hängen, wenn ich je eine so enttäuschte Visage gesehen habe wie jetzt Ihre. Sie würden die schwarze Pest auf die Insel schicken, wenn Sie könnten. Dem Mädchen wünsche ich nichts Böses. Aber sie ist Ihnen abgehauen. Sie machen mich neugierig. Und wenn er so einer ist, der seinen eigenen Partner um die Ecke gebracht hat, sagen wir mal, ich möchte Ihnen gerne einen Gefallen tun. Und gleichzeitig ein gutes Geschäft machen, weil ich ja nicht weiß, ob in seinen Tresoren wirklich etwas ist. Ich würde mich nicht lumpen lassen, Ricardo. 100? Ich habe den Chef noch nie direkt belogen. Damit will ich auch jetzt nicht anfangen. Ich werde ihm einfach nichts von dem Mädel erzählen. Haben Sie Seekarten? Die Navigation ist kinderleicht. 3 Tage. Immer Kurs Nordost. Da ist ein Vulkan, der raucht Tag und Nacht. Ein Blinder würde Samboran finden, gleich nebenan. Und dann? Und dann? Dann werden Sie ganz einfach unseren Herrn Baron überraschen. Die tropische Umwelt hatte das Fehlschlagen der geschäftlichen Unternehmungen freundlich aufgenommen. Der Verfall der Gebäude der Kohlengrube wurde von der üppig wuchernden Vegetation unter Blüten, Sträuchern und Schlingpflanzen versteckt. Wie so oft wanderten Heist und Lena an verrotteten Minenanlagen vorbei, bergwärts, bis sich der Urwald lichtete und sie zwischen Felsen in einer Vertiefung eine Art Sölle erreichten. Dort ließen sie sich nieder und schauten über das Meer. Ich möchte, dass du mehr von dir erzählst. Beschäftigt dich immer noch das Mysterium meiner Existenz? Ja. Und ist doch nichts Geheimnisvolles daran. Denke an das Ölgemälde in meinem Arbeitszimmer, mein Vater. Zuallererst, er ist für mein Dasein verantwortlich. Wie es war und wie es sein wird. Anfangs hatte er vermutlich wie andere auch an den Wert volltönender schöner Worte und edler Ideale geglaubt. Nebenbei bemerkt, war er selbst ein großer Meister in beidem. Dann entdeckte er, ich sag das mal mit einem Vergleich, dass die Welt eine Art Unternehmen ist, in dem alle Menschen beschäftigt sind. Er fand heraus, dass die Bezahlung entschieden zu niedrig ist. Ja, dass man ihnen sogar Falschgeld gibt. Ich verstehe. Die Erkenntnis war nicht neu. Aber sie steigerte seine Verachtung für die Welt ins Unermessliche. Ich weiß nicht, wie viele Gemüter er überzeugt hat. Jedenfalls hat er mich beeinflusst. Sogar mehr als diejenigen, die seine Bücher lasen, weil ich seine lebendigen Worte hörte. Von ihm weiß ich, dass der Mensch ein unvorhergesehenes Zufallsprodukt ist. Deswegen begann ich mit meiner ruhelosen Wanderung als unabhängiger Zuschauer, wenn das überhaupt möglich ist. Doch. Ja. Der Mensch treibt so dahin, noch in den größten Erfolg. Treibt man hinein. Genauso ins Unglück. Ich weiß, was du meinst. Auch ich bin nicht das, was man ein gutes Mädchen nennt. Ich sag dir mal einen Satz meines Vaters. Von allen Kriegslisten des Lebens ist am grausamsten der Trost der Liebe. Und zugleich der feinste. Der Träumebett ist die Begierde. Dennoch solltest du versuchen, mich zu lieben. Versuchen? Mein Gott, ich liebe dich, Lena. Das habe ich dir noch nie gesagt. Ich meine, mit schlichten, klaren Worten. Sie sterben auf meinen Lippen. Ewig. Jawohl. Ewig soll meine Liebe sein. Versuch es. Bitte. Liebe Lena, es sieht fast so aus, als wolltest du einen unnötigen Streit vom Zaun brechen. Dabei begreife ich nicht einmal, was ich getan oder gelassen haben soll, um dich traurig zu machen. Ich bin glücklich. Ein Segelboot. Ich sagte, ein Segelboot. Es gibt keine anderen Menschen mehr. Außer uns. Wang war kein gewöhnlicher chinesischer Kuli, wie sie von der Bergwerksgesellschaft seinerzeit für die Kohlenförderung angeheuert worden waren. Er hatte schon vorher weiße Herren bedient. Warum er beim allgemeinen Exodus der Arbeiter auf Samburan geblieben war, lag daran, dass er in einer der eingeborenen Dörfer eine Frau gefunden hatte, mit der er in einer Hütte am Rand des Minengeländes zusammenlebte. Als Heist diesen Platz passierte, um an den Anlegesteg zu gelangen, wartete Wang bereits und winkte. Gut, dass du da bist! Es sind weiße Männer, zwei, ich hab's im Fernglas gesehen! Vermutlich Schiffbrüchige! Komm runter zum Pier! Ziemlich weit draußen auf der langgestreckten, fast 300 Meter langen Holzkonstruktion hörten sie von unten, vom Wasser her, ein hohles Geräusch, ein Poltern, ein quietschendes Scheuern von Holz auf Holz. Ihre Blicke fielen auf den Stern eines großen Bootes. Auf einen blassen, ausgezehrten Mann, halb ohnmächtig im Rücksitz an der Ruderpinne, und einen zweiten, der der Länge nach auf dem Rücken lag, eine Hand noch um den rechten Riemen gekrampft. Was ist Ihnen? Sind Sie verletzt? Durst. Erschöpft. Erledigt. Verdurstet. Nehmen Sie uns Wasser. Lauf zurück, Wang. Hol ein Brecheisen. Versuch das Wasserrohr zu fluten, schnell. Und Sie! Werfen Sie ein Tau rauf, damit ich Sie an Land ziehen kann! Als hier noch Schiffe anlegten, meine Herren, da brauchten wir Trinkwasser für Sie. Oben ist ein Reservoir. Neulich war es noch randvoll. Hoffentlich ist das Rohr nicht verstopft. Wang! Noch ein bisschen weiter drehen! Wasser, Schiff, Wasser! Kommen Sie, Mr. Jones! Sie sind dran als Erster! Setzen Sie sich hoch, ich helfe Ihnen. Na, 30 Stunden gerudert. Nach der Windstille vor drei Tagen und ohne Wasser. In beiden Tanks Salzwasser. Salzwasser. Und die Sonne. Oh. Oh. Haben Sie nicht ein Gefühl, Chef, als ob das Leben selbst mit jedem Schluck wieder in Sie reinströmt? Nicht so hastig. Das ist gefährlich. Da. Mein Sekretär ist manchmal ein bisschen geschwätzig, Sir. Wie ich überhaupt fürchte, dass wir in dem Aufzug kaum sehr vorteilhaft werden. Aber das macht doch nichts. Wenn ich Sie sehe, wird damit wohl meine Frage beantwortet, ob hier eine Niederlassung von Weißen ist. Eine aufgegebene. Ich bin allein. Aber es sind mehrere leere Gebäude auf der Insel. Leider kann ich Ihnen nicht mein eigenes Haus anbieten. Wang wird Ihnen das ehemalige Kontor zuweisen. Wir müssen uns beeilen. Es wird gleich dunkel. Vielleicht gehst du voraus, Wang! Und holst die Laterne und die Schlüssel! Sie haben uns ohne Zweifel das Leben gerettet, Sir. Ich danke Ihnen. Was rennt denn dieser Ching so? Als ob er fortlaufen will. Wenn die Katastrophe durch die natürliche Dämmerung unseres Schicksals blitzt, mag es geschehen, dass auch die Besten in Gefahr geraten, ihr Gleichgewicht zu verlieren. Selbst ein Mann von der universellen Gelassenheit eines Heist musste sich auf einmal verunsichert fühlen, wie nie vorher. ja seiner Selbstbeherrschung verlustig gehen, dieser fein ausgewogenen Eigenschaft unterhalb jener allgemein unersetzlichen, die wir stoisch zu nennen pflegen. Immer wieder, während er sich in der Nacht ruhelos von einer Seite auf die andere wälzte, fragte er sich, was erschreckt mich denn so sehr? Heißt, der hinter den Gefahrenfällen des Lebens bislang nur ein Spiel des Zufalls zu sehen vermochte, versuchte auf einmal schicksalhafte Gründe für sein Walten logisch zu erfassen. Später merkte er, dass auch Lena wach war. Hermann, wie war das abends mit Wang? Er stellte die Laterne hin und lief wieder fort, als hätte ihn irgendetwas verstört. Suchst du etwas? Bist du sicher, dass Wang nicht in meinem Arbeitszimmer gewesen ist? Heute Abend? Nein. Irgendetwas hat mich aufgeweckt. Ein Geräusch nebenan. Wieso bist du aufgewacht? Ein böser Traum. Aber du bist ja bei mir. Was für ein Traum? Etwa von diesen Männern? Nein, von Morrison, deinem Teilhaber. Und dass du... Verzeih, sicher war dieser Traum ausgelöst durch das Geschwätz von... Dieser widerliche Verleumder bemächtigt sich sogar deiner Träume. Du glaubst doch nicht seinen Lügen. Nein. Fehlt etwas in deinem Schreibtisch? Ach, ich besitze kaum Kostbarkeiten, ein bisschen Geld. Dein Nein klang nicht überzeugend. Und wieso hat Schomberg dir sowas erzählt? Nicht mir. Er hat es überall herumposaunt. Überall? Ja, weiß man denn nicht, dass Morrison in England gestorben ist an einer Lungenentzündung? Davon habe ich nichts gehört. Natürlich kann es auch sein, eine Enttäuschung. Wegen des Bankrotts. Ist das ein Geheimfach? Ja. Unter dieser Vertiefung. Es ist noch alles Geld da. Hast du einen Verdacht? Gegen Wang? Da. Die Gardine. Das Fenster. Nur angelehnt. Er muss in der letzten halben Stunde hier gewesen sein. Mein Revolver. Warum hat Wang meinen Revolver gestohlen? Heist ging auf die Veranda und zündete sich nervös eine Zigarre an. Am Stand der Sterne sah er, dass es höchstens 2 Uhr war. Ihre Stimme klang, als ob sie mir nur halb glaubte, dachte er mit einem Gefühl verzweifelter Demütigung. War es möglich, dass sie jetzt seiner Treue und Gradheit nicht mehr vertraute? Und dann der Diebstahl der Waffe durch Wang. Und diese beiden Fremden. Wütend schleuderte Heist seine glühende Zigarre in hohem Bogen ins Dunkel. Genau das war einem Beobachter nicht entgangen, der mit katzenhafter Behendigkeit um das Kontorgebäude, das etwa 100 Meter tiefer lag, herumschlich. Ricardo. Da dieses Unternehmen sein eigenes war, da er seinem Chef etwas verschwiegen hatte, und da er gleichzeitig um die Risiken seines Plans wusste, konnte ihn nichts im Bett neben Herrn Jones halten, den er nun nach seiner Rückkehr wachschüttelte. Sir! Hey, Sir! Machen Sie auf, Sir! Der Kerl da drüben, der schläft nicht, Sir. Deswegen brauchst du mich nicht zu wecken. Ich will gehängt werden, wenn der Bursche nicht intensiv nachgedacht hat. Was zum Teufel fällt dem ein, mitten in der Nacht nachzudenken? Wie kommst du darauf? Vielleicht hat er einen ganz banalen Grund. Zahnweh. Mir scheint, es ist an der Zeit, dass auch wir über ihn nachdenken, Mr. Jones. Der gefällt mir überhaupt nicht. Macht einen sehr beherrschten Eindruck. Dem würde ich am liebsten seine verdammte Beherrschtheit mit dem Messer aus den Rippen jagen. Das wäre kaum hilfreich. Vielleicht hat dieser Hotelier dich überhaupt belogen. Womöglich ist dein Kerl ein armer Teufel. Der? Die Minengeschichte hat er eiskalt durchgezogen. Und dabei sogar seinen Partner auf schmutzigste Weise über den Jordan gehen lassen. Hör auf zu moralisieren. Wenn ich alles, was über ihn erzählt wird, richtig begreife, beweist sein Verhalten eine gewisse Charakterstärke, Intelligenz, und eine Unabhängigkeit von durchschnittlichen Gefühlen. Sowas ist selten und schon deswegen bemerkenswert. Ja. Als Sie auf meinen Vorschlag eingingen, hätten Sie es nicht getan. Für nichts. Ich weiß nicht. Ich habe mich gelangweilt. Genauso wie ich, bevor der Hotelwirt von allem anfing. Aber wenn ich an die Fahrt denke, da sind wir gerade noch mal davon gekommen. Sein Kies muss aufwiegen. Sieht man von diesem Schink ab, ist er allein. Gewissermaßen. Der Punkt ist, wie bringen wir ihn dazu, uns zu verraten, wo er seine Beute aufbewahrt? Hier im Tresor ist sie nicht. Das hat Schomberg aber behauptet. Wo genau kann er das nicht wissen? Ob er es vergraben hat? Der wirkt nicht wie ein Maulwurf. Andererseits, er hat uns nicht bei sich aufgenommen. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie sich nicht aus dem Haus rühren. Ich schaue mich überall um. Und Sie spielen den Kranken, immer noch total erschöpft von den Reisestrapazen. Klingt vernünftig. Wir müssen ihn in Sicherheit wiegen. Vielleicht kann man ihn überreden, mit Ihnen ein Spielchen zu machen. Als Zeitvertreib. Er ist keine Spielernatur. Aber womöglich wäre eine Partie Karten eine gute Gelegenheit, ihm klarzumachen, dass die Zeit gekommen ist, seine Beute wieder auszuspucken. Es ist weniger vulgär. Wollen Sie seine Gefühle schonen? Stell dir die Atmosphäre einer solchen Partie vor. Ihre blutige Ironie, ihn sein Geld verlieren zu lassen, anstatt es ihm mit Gewalt abzunehmen. Sie scheinen mir eine große Sorge zu ersparen, Chef. Und die wäre? Dass Sie sich wieder langweilen könnten. Ich? Im Gegenteil. Dieser Baron ist ein Mann der besten Gesellschaft. Solche Leute wie er haben mich seinerzeit aus ihren Kreisen verjagt. Ich möchte seine Wut erleben und seine Demütigung. Bestens, Chef. Das nenne ich ein Wort. Geduldig verharrte Ricardo auch am zweiten Morgen im Schatten der Bäume, um den Bungalow zu beobachten. Freilich wartete er weniger auf das Verschwinden Heists als auf das Erscheinen des Mädchens. Nach den Erzählungen Schombergs und wegen der in seinen Augen eher abzuwertenden Tatsache, dass sie öffentlich in einem Tanzschuppen rumfiedelte, sollte so ein Wesen beim besten Willen nicht sonderlich spröde sein. Diesen Typ kannte Ricardo, den würde man schon rumkriegen. Gegen 9 Uhr verließ Heist das Haus, um, was Ricardo nicht wissen konnte, Wang zu suchen und zur Rede zu stellen. Lena kam auf die Veranda, sie winkte Heist nach. Was er von dem Mädchen sah, brachte Ricardo keine Klarheit. Er begann zu grübeln. Da hatte er sich nun seit Tagen in seiner Fantasie mit ihr beschäftigt. Und doch war sie völlig anders, als er erwartet hatte. Es dauerte nur kurz, bevor er begriff, dass allein sie es sein konnte, die da anfing, Klavier zu spielen. Und plötzlich spürte er panische Angst vor Mr. Jones. Der durfte keinen Verdacht schöpfen, dass hier eine Frau war. Er musste Lena zum Schweigen bringen. Ohne zu überlegen, rannte er an das Haus heran und schwang sich über ein Seitenfenster ins Innere. Lena kehrte ihm den Rücken zu. Ricardo sprang sie mit einem mächtigen Satz an, aber er verfehlte sie um ein paar Zentimeter. Für eine Sekunde geriet der Klavierstuhl dazwischen. Ricardo lag zwar mit seinem ganzen Körpergewicht auf dem Mädchen, doch sie schlug mit aller Kraft der Verzweiflung ihre Fingernägel in seine Kehle. Erst als sie spürte, dass sich seine Umklammerung lockerte, ließ auch sie nach. Er erhob sich und wich ein paar Meter zurück. Sie haben Finger wie Stahl. Und Muskeln wie ein Riese, alle Wetter. Ich wollte ihm nichts tun, ehrlich. Obwohl ich mich manchmal vergesse, wenn man mich reizt. Es war das verdammte Klavier, was ich abstellen musste. Aus gewissen Gründen. Andererseits sehr noble Musik, so eine Art Mozart oder so ein Zeug. Die ungarische Suite. Ah, Sie reden mit mir. Sie schreien nicht. Sehr gut. Ich wusste ja, dass Sie ein Prachtweib sind. Was wollen Sie eigentlich? Den Zaster. Was ist das? Na, das Money. Das Moos. Was Ihr Gentleman gestohlen hat. Von den Aktionären, von diesem Morrison. Woher wissen Sie von ihm? Was geht er Sie an? Eine ganze Menge. Ist doch ein Spiel. Klau, schau, wem. Und den Tipp gab uns dieser dicke, fette Schnapspuncher. Ja, Schomberg wollte es ihm heimzahlen, hat er mir verklickert. Der war scharf auf dich. Aber du hattest einen anderen Geschmack. Bist lieber mit dem Herrn abgehauen, stimmt's? Naja. Ich verstehe das. Auch ich bin mit einem Gentleman unterwegs. Doch diesen Ausländern darf man nicht trauen. Wohingegen wir beide sind britisch. Wir verstehen uns von der ersten Sekunde an. Ist doch so. Ja. Ja, so ist es. Wir stammen aus dem gleichen Stall. Wir reden die gleiche Sprache. Ich hab's im Gefühl, wir werden noch gute Kumpel werden. Für diesen Schweden bist du viel zu schade. Was der mit seinem besten Freund gemacht hat, so wird er auch dich fallen lassen. Im Moment traut er dir, oder? Ich glaube. Du musst rauskriegen, wo er das Moos versteckt hat. Das Geld. Du bekommst deinen Anteil, das verspreche ich dir. Na, sag was! Ja. Bist ein Prachtmädel. Und ist dein Gentleman ein guter Schütze? Ja, sehr. Mein Chef auch. Aber ich bin perfekt hiermit. Wie kein anderer. Ich brauche keine Pistole. Ein Messer. Damit du Bescheid weißt. Falls du es dir anders überlegen solltest. Und keine Musik mehr. Verstanden? Sie versuchte zu lächeln. Sie dachte daran, was Heist ihr vor ein paar Wochen gesagt hatte, das Lächeln als Maske, um den Zustand des Inneren zu verbergen. Und es gelang ihr tatsächlich, auf ihre kalten, vor Angst fast erstarrten Lippen ein Lächeln zu zaubern. Ihre Lage war sicher noch grauenhafter als damals, da Schomberg ihr nachstellte. Sie wusste, dass der Mann, den sie liebte, unbewaffnet war, ja, dass sein Leben angesichts der Existenz dieser Mörder an einem seidenen Faden hing. Und sie wollte ihn und sich selbst retten. Nina? Ich bin bei Wang gewesen. Er streitet einfach ab, mir den Revolver gestohlen zu haben. Und er will nicht zurückkommen. Er behauptet, seine Frau ist krank und muss sich um sie kümmern. Vielleicht in 3 Tagen hätte er wieder Zeit. Dann hat er mir noch ein merkwürdiges Angebot gemacht. Hörst du mich? Ja, natürlich. Wenn ich mich unsicher fühlen würde, deinetwegen, dann solltest du mit seiner Frau in ihr Dorf gehen. Meine Güte, was ist denn? Der Klavierstuhl. Er war auf einmal schwindelig, aber jetzt ist es schon wieder besser. Diese verdammte Hitze, das gibt heute noch ein Gewitter. Willst du dich hinlegen? Ja, vielleicht. Komm. Du bist blass. Du brauchst keine Angst zu haben. Von diesem Fremden droht wohl im Augenblick keine Gefahr. Eine wird ziemlich mitgenommen. So. Ach ja, ich war bei Ihnen. Jones ist ein kränklicher Mann. Sieht aus wie ein typischer Malaria-Kranker. Was wolltest du bei ihm? Ihm sagen, dass ich jede Verantwortung für unseren Chinesen ablehnen muss. Dann kam der andere zurück. War angeblich am Landungssteg, um nach dem Boot zu schauen. Ich fragte, wollen Sie mich wieder verlassen? Darf Jones, ein bisschen maliziös, jedenfalls dunkel, unsere Anwesenheit auf der Insel ist ja moralisch nicht verwerflicher als die ihrige, vor allem, da wir gleiche Ziele verfolgen wie Sie. Naja, ich ging darüber hinweg und unterrichtete sie davon, dass Wang einen Revolver hat. Ich muss gestehen, ich habe noch nie zwei Männer so betroffen gesehen wie Mr. Jones und seinen Sekretär. Sie denken also, dass du unbewaffnet bist? Man sah ihnen an der Nasenspitze an, dass sie es für eine Lüge hielten. Lena, noch vor ein paar Wochen wären mir solche Gauner gleichgültig gewesen. Doch jetzt bist du in mein Leben eingedrungen. Ich habe dich. Du denkst, dass du mich hast. Um deinetwillen würde ich lügen und vielleicht sogar betrügen. Das darfst du niemals. Du würdest mich dafür hassen. Ich glaube, du verstehst mich nicht. Es ist eine Situation, die man vermutlich am besten mit Diplomatie bewältigen kann. Gewiss bin ich kein guter Diplomat. Das passt überhaupt nicht zu meiner folgerichtigen Verachtung für Leben und Tod. Sprich nicht so, bitte. Ich habe ja mein Verlangen unterdrückt, den beiden Schuften an die Gurgel zu springen. Ich besitze nur zwei Hände, wo ich gern 100 hätte, um dich zu schützen. Lena, du wirst jetzt tun, worum ich dich bitte. Zieh ein dunkles Kleid an. Dann geh in den Wald, sobald die Sonne untergeht. Ich habe eine Einladung dieses Herrn Jones angenommen, auf eine Partie Karten. Heute Abend. Treten Sie näher, Baron Heist. Es ist verdammt schwül, könnte man sagen. Haben Sie mich eingeladen, um sich mit mir über das Wetter zu unterhalten? Bitte nicht die Hände in die Tasche. Ah. Reine Vorsichtsmaßnahme. Ein Mann von Ihrer Gelassenheit sollte mir die Aufforderung nicht verübeln. Setzen Sie sich doch. Mr. Jones trug einen alten, aber prächtigen blauseidenen Morgenrock. Die Ellenbogen hielt er nah an seinem Körper, während seine rechte tief in der Tasche vergraben war. In der Erregung dieses entscheidenden Treffens glänzte seine Stirn vor Schweiß. Der flackernde Kerzenschein und das gelegentliche bläuliche Aufblitzen des fernen Wetterleuchtens gab seiner mageren Gestalt und seinem eingefallenen Gesicht ein geisterhaftes Aussehen. Ich habe allerlei von Ihnen gehört und wenn ich da recht verstanden habe, sind Sie gewohnt, die feineren Waffen des Verstandes zu gebrauchen. Trotzdem möchte ich kein Risiko eingehen und Ihnen klar machen, dass Sie in meiner Gewalt sind, seit Sie diesen Raum betreten haben. Wirklich, Mr. Jones? Ich glaube, deiner Einladung auf eine Partie Karten zu folgen. Ich bin ein Mann, mit dem man rechnen muss. Wollen Sie nicht mischen und austeilen? Man erzählt sich allerlei über Sie in Schombergs Hotel. Schomberg. Es ist offensichtlich, dass wir zur gleichen gesellschaftlichen Sphäre gehören. Irgendetwas hat Sie von dort vertrieben. Vielleicht die Originalität Ihrer Ideen oder Ihres Geschmacks. Und wer sind Sie? Vielleicht die Welt selbst, die Ihnen einen Besuch abstatten möchte. In gewissem Sinn bin auch ich ein Ausgestoßener oder, wenn Sie es lieber von einem weniger materialistischen Standpunkt aus betrachten wollen, eine Art Schicksal. Die Vergeltung, die Ihre Zeit nun lange genug zugewartet hat. Ich wünschte, Sie wären ein durchschnittlicher Schurke, mit dem man offen reden, bei dem man auf Reste von Menschlichkeit hoffen könnte. Ich verabscheue Gewalt und Brutalität in jeder Form, wie Sie, Baron, heißt. Unser Zeitalter ist ein schlappes Zeitalter und eins voller Vorurteile. Von beidem sind Sie frei, habe ich gehört. Ich lege die Karten offen auf den Tisch. Wir sind nur an Ihrem Geld interessiert. Oder noch genauer, ich allein, falls Sie es vorziehen, mich für diese Situation verantwortlich zu machen. Ricardo ist mein treuer Diener, der sich freilich völlig mit meinen Ideen, Wünschen und sogar mit meinen Launen identifiziert. Und wo ist er jetzt? Dabei, meinen Schreibtisch aufzubrechen? Hab's mir gedacht. Er hat sie allein gelassen. Er taugt nichts für sie. Ich Ich habe auf Sie gewartet. Siehst du, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Nein, kommen Sie nicht näher. Hab keine Angst. Jetzt, wo ich dir gegenüberstehe, bin ich vollkommen ruhig. Mein Herz schlägt gleichmäßig. Aber den ganzen Tag war mir, als sollte es mir die Brust zersprengen. Du hast mich bezwungen. Ich? Wenn ich dir heute Morgen wehgetan hätte, würde ich nie erfahren haben, wer du bist. Du bist ein Wunder. Aber damit du Bescheid weißt, auch ich bin klug, wie du. Und ich bin mutig. Ich habe meinen Gentleman satt und du den deinen. Es ist doch so, oder? Warum sagst du nichts? Ich muss doch zuhören. Aber du wirst mir antworten. Ja. Wo ist die Beute? Ich weiß nicht. Noch nicht. Wir sind uns begegnet. Die Zeit von denen da drüben ist abgelaufen. Die Beziehung zwischen mir und meinem Gentleman existiert nicht mehr. Für ihn gibt es jetzt keinen Platz mehr. Und in dieser Nacht wird alles ein Ende haben. Hiermit. Ja, das Messer. Noch vor Tagesanbruch werde ich auch deinen Gentleman erledigt haben. Ich würde nichts überstürzen mit ihm. Wunderbar. Du denkst an das Geld, das ich beinahe schon vergessen hätte. Gute Partnerin. Wenn ich an heute Morgen denke, deine eisenharten Finger, deine wilde Entschlossenheit. Ich glaube, mit einem Ding wie diesem würdest du einen Menschen erstechen. Wie soll ich das wissen? Lass es mich anschauen. Nimm es in die Hand. Wäge es ab. Dass du es mir gibst. Warum nicht? Ich könnte es gegen dich erheben. Wegen heute früh? Nein, du hast mir verziehen. Behalte es als Pfand, bis ich es brauche. Also, eine abgekartete Sache. Wenn er drüben erfolgreich ist, wird er Ihnen ein Zeichen geben und Sie erschießen mich. Falls er aber nichts findet, brauchen Sie mich ja noch ein bisschen. Ich will Ihnen was erklären, Mr. Jones. Erstens bin ich unbewaffnet. Und zweitens besitze ich nichts. Wenn man von ein paar Gulden absieht, meine eiserne Reserve. Doch deswegen würden Sie ja keine so weite Reise auf sich genommen haben. Wir haben andere Informationen. Zum Beispiel über das, was Sie Ihren Aktionären und was Sie einem gewissen Mr. Morrison abgeknöpft haben. Hat Ihnen einen Haufen Lügen erzählt. Lachen Sie so viel Sie wollen. Ich finde es weniger spaßig. Denn wir sind nun da, damit Sie endlich für Ihre Späße zahlen. Dummheit, diese Schomberg ist so groß, dass sie anfängt, schrecklich zu werden. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich mich mit so einer Kreatur unterhalten hätte. Aber er hat Ricardo ins Vertrauen gezogen. Und Ricardo lässt sich auf keine Dummheiten ein. Das versichere ich Ihnen. Heute Morgen, als ich hier eindrang, hatte ich Furcht. Wegen deiner bloßen Existenz als Frau. Deswegen wollte ich, dass du nicht mehr spielst. Dabei war es die Furcht vor etwas ganz anderem. Doch jetzt, spiel für mich. Spiel auf! Und wenn sie uns hören? Wir zünden alle Kerzen an. Mach die Türen zur Veranda weit auf. Die sollen wissen, was geschehen ist. Und wenn du spielst, werde ich mich zu Boden werfen. Gib mir deinen Fuß. Ich will ihn küssen. Sie würde alles tun, um den Mörder ruhig und unbewaffnet zu halten. Sie dachte daran, dass sie in den Wald hätte fliehen sollen. Aber nun fühlte sie sich durch die Leichtigkeit, mit der er ihr zugefallen war, beflügelt. Sie spürte das Messer auf dem Stuhl an ihrem Oberschenkel. Mit einem Griff würde sie es jederzeit herausziehen und in seinen Nacken bohren können. und wie dieser Mann ihren Knöchel umklammerte. Sie konnte ja kaum die Pedale benutzen und drückte immer wieder seine heißen Lippen auf ihre Haut. Jetzt sprang er auf und tanzte mit geschlossenen Augen herum. Beide achteten nicht auf das ferne Donnergrollen. Ricardo aus Stöhnen verzückter Leidenschaft, Lena, weil sie angestrengt nach draußen horchte. Denn sie wusste, das heißt, jeden Augenblick würde kommen müssen. Lassen Sie es sich sagen, Mr. Jones. Niemals hat es zwei Banditen gegeben, die sich dermaßen leicht haben hinters Licht führen lassen. Von einem verblödeten, schuftigen Kneipier. Geschwatzt wie ein paar Kinder, denen man Süßigkeiten versprochen hat. Hat Ricardo überzeugt. Ich möchte nicht Ihr Vertrauen in Ihren braven Diener zerstören, aber glauben Sie im Ernst, dass Schomberg ihm das alles aus reiner Nächstenliebe erzählt hat? Von meinen unermesslichen Schätzen? Natürlich. Der feige Hund wollte uns los sein. Nicht einmal das, Mr. Jones. Aus Rache. Aus Hass. Das waren seine Motive. Rache? Wofür? Wenn dann nicht dieses Mädchen gewesen wäre, das er in seiner krankhaften und abscheulichen Leidenschaft verfolgt hätte und das bei mir Schutz suchte, dann wäre er niemals... Was erzähle ich Ihnen da? Sie wissen ja Bescheid. Ich weiß nichts. Ja, vielleicht hat er einmal versucht, von so etwas anzufangen, aber ich verbat mir seine Weibergeschichten. Was ist das für eine Musik? Sie ist hier? Hier! Mein Gott, was bedeutet das? Ricardo, du hattest mir verschwiegen. Er hat es vom ersten Augenblick an gewusst. Er hat mich betrogen. Kann ich jetzt gehen, ohne befürchten zu müssen, dass sie mich hinterrücks abknallen? Geht sie nicht allein! Wir wollen Waffenstillstand schließen! Sie. Ich kenne ihn. Da. Alles hell erleuchtet. Ich weiß, was ihn getrieben hat. Und Sie werden diese Person ja auch wohl kaum in einem Pfarrhaus aufgegabelt haben. Die sind alle gleich. Hier haben sich die Richtigen gefunden. Schauen Sie sich das widerliche Spektakel an. Ricardo! Was machen Sie denn da? Sie Panzer! Sie die Waffen! Das Messer. Der will mich umbringen. Nein. Gib mir das Messer! Ich habe nichts mehr mit Ihnen gemein. Ich wusste, du würdest zur rechten Zeit zurückkommen. Du hast mein Zeichen verstanden. Du bist in Sicherheit. Ich hab's vollbracht. Hier ist sein Messer. Ich hätte es ihm niemals zurückgegeben. Liebst. Was ist mit dir? Eine kleine Schwäche. Nach all der Anspannung. Trag mich aufs Sofa. Jetzt zufrieden mit mir? Du hast ohne Zweifel mit dem richtigen Instinkt gehandelt. Auf deine Findigkeit kannst du stolz sein. Auf dein tiefes Wissen um dich selbst. Aber ich muss gestehen, auch deine andere Eigenschaft hat ihre Reize. Diese Andeutung mädchenhafter Scham. Du darfst dich nicht über mich lustig machen. Ich kenne keine Scham. Ich danke Gott aus vollstem, sündigem Herzen, dass er mir die Fähigkeit gab, es zu tun. Heist beugte sich beunruhigt über sie. Erst jetzt erkannte er ein winziges schwarzes Loch in ihrem Kleid unterhalb ihrer Brust. Die Kugel von Mr. Jones hatte diesen jugendlichen, schönen, schwellenden Leib getroffen, aus dem nun schon das Leben zu fliehen begann. Heist ging, scheinbar ruhig und doch mit einem fremdartigen Ausdruck, leise herum, bereitete ein feuchtes Tuch und presste es ihr auf die kleine Wunde. Auch nicht die geringste Spur von Blut war da. Um den Zauber, die Prächtigkeit dieses wunderbaren, sterblichen Körpers entstellen zu können. Vielleicht sollte ich hier am Schluss meiner Geschichte noch einmal ausdrücken, warum nach meiner Vorstellung diese beiden Menschen auf Leben und Tod zusammengehörten. Weil sie der absoluten Treue fähig waren. Denn die Treue ist die einzige Waffe des Menschen gegen das Nichts, gegen die Verdorbenheit und gegen das Böse schlechthin. Da das Rätsel um die Ereignisse auf Samburan von der Außenwelt nicht gelüftet werden wird, will ich andeuten, wie sich das Ende vielleicht abgespielt hat. Mit dem zweiten Schuss hatte Mr. Jones keineswegs seinen treulosen Gefährten verfehlt. Danach sprang er ins Boot, band es los und ließ sich aufs Meer hinaustreiben, in den Sturm hinein. Heist bereitete seiner toten Geliebten und sich selbst den läuternden Scheiterhaufen eines gewaltigen Feuers, das alle Gebäude vernichtete. Die Eingeborenen fanden am nächsten Morgen keine menschlichen Spuren mehr. Es war dort nichts mehr zu tun. Nichts.